Abschnitt 1 aus Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe von Daniel Defoe, übersetzt von Karl Altmüller. Vorwort. Dass Daniel Defoes Robinson in der Bibliothek der ausländischen Klassiker eine Stelle zu finden hat, ist selbstverständlich. Ist er doch nicht nur das klassische Buch der Kindheit, sondern eine der wenigen Dichtungen, welche auf die späteren wie auf die frühen Tage des Menschenlebens ihren Zauber fortwirken? Ist er doch ein weltliches Buch der Bücher, neben der Bibel wahrscheinlich das verbreitetste und gelesenste Erzeugnis der gesamten Weltliteratur? Mit Recht hat man den Erlebnissen Robinson Crusoes eine tiefere symbolische Bedeutung zugeschrieben. Sein Leben auf der einsamen Insel ist in gewissem Sinne das Leben der Menschheit, die, mit kärglicher Ausstattung in das Dasein auf Erden gleichsam ausgesetzt, aus erfindungsreichem Sinne im Laufe der Geschichte die missliche Lage, darin sie sich bei erwachendem Bewusstsein findet, und unendlicher Mühsal zu leidlichem Behagen gestaltet. Dieses freilich nur von wenigen deutlich erkannte, von der Masse der Leser aber sicherlich mehr oder weniger stark instinktiv empfundene Sinnbildliche in Defoes Buch erklärt zum wesentlichen Teil seine unverwüstliche Lebenskraft und seine in der weltlichen Literatur wohl einzig dastehenden Erfolge. Im Jahre 1719 erschien zu London The Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe, der erste Teil, dem Defoe später zwei weitere nachfolgen ließ. Die äußere Anregung und sozusagen den Grundstock zu diesem Roman hatte der Verfasser durch eine 7 Jahre zuvor im Druck erschienene Abenteurergeschichte aus der Wirklichkeit empfangen. Ein hartköpfiger schottischer Matrose, Alexander Selkirk, oder wie er sich später nannte Selkirk, der sich wieder den Kapitän seines Schiffes aufgelehnt, war von demselben nach eigenem Verlangen 1704 auf der Insel Juan Fernandez ausgesetzt worden und hatte dort über 4 Jahre hindurch ein einsames Leben geführt. Die Geschichte dieses Lebens wurde von den Kapitänen Wood Rogers und Edward Cook, welche Selkirk 1709 auf jenem Eiland gefunden und an Bord genommen hatten, 1712 veröffentlicht. Man hat aufgrund der unzweifelhaften Entlehnung, welche Defoe aus jener Erzählung für die seinige gemacht hat, dem Letzteren die Rechte des geistigen Eigentums an seinem Robinson zu bestreiten versucht. Ein törichtes Unternehmen. Nicht Alexander Selkirks Erlebnisse, sondern was aus ihnen Daniel Defoe gestaltet, was er in sie hineingedichtet und hineinphilosophiert hat, ist das Entzücken von Millionen alter und junger Leser geworden. Robinson Crusoe wurde sofort nach seinem Erscheinen das Lieblingsbuch der englischen Nation. Aber nicht lange blieb diese Vorliebe auf die Heimat des Verfassers beschränkt. Schon 1720 trat eine deutsche Übersetzung hervor. Fußnote: H. Hettner gibt wie O. L. B. Wolf, Geschichte des Romans, das Jahr 1721 an und beide bezeichnen die Übersetzung als erst nach einer französischen angefertigt. Es liegt mir jedoch ein Exemplar jener ersten Übertragungen vor, welche den Titel führt: Des weltberühmten Engländers Robinson Crusoe Leben und ganz ungemeine Begebenheiten und so weiter. Von ihm selbst in englischer Sprache beschrieben, nunmehro aber um seiner Vortrefflichkeit willen ins Deutsche übersetzt. Frankfurt und Leipzig anno 1720. Dagegen heißt es auf dem Titel des zweiten Teils, der in Leipzig 1721 erschienen, nach Ausstattung, Vorrede und Text offenbar die Fortsetzung eben jenes ersten Teils ist, aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche übersetzt. Es scheint hiernach, als ob, abgesehen von der unrichtigen Jahreszahl bei Hettner und Wolf, auch die Angabe, dass die erste deutsche Übertragung über Frankreich zu uns gekommen sei, nicht zutrifft und vielmehr erst der zweite Teil diesen Umweg genommen hat. Gödecke, Grundriss, Seite 511, der das Erscheinen beider Teile jener Verdeutschung ins Jahr 1720 versetzt und sie ohne französische Vermittlung geschehen sein lässt, gibt an, dieselbe habe noch 1720 5 Auflagen erlebt. Ende der Fußnote. Der Verfasser derselben bemerkt im Vorwort, es sei ihm und seinen Verlegern von Gönnern und Kennern, die nur irgendwelche Kunde von dem Original gehabt, kaum Zeit zur Herausgabe der Übertragung gelassen worden. Diese Tatsache ist, Wenn man die Langsamkeit des damaligen Bücherverkehrs mit dem Ausland berücksichtigt, bezeichnend für die erstaunlich schnelle Verbreitung des Robinson. Neben einer Fülle von Übersetzungen in fast alle Kultursprachen trieb das Buch im Laufe der nächsten Jahrzehnte eine unübersehbare Menge von Nachahmungen hervor, zum deutlichsten Beleg für die wunderbare Gewalt und Zeugungskraft der Grundidee des Defoeschen Romans. Die Zahl der allein in Deutschland entstandenen Nachbildungen ist genau nicht wohl festzustellen, da sich Robinsonaden oft in Titel vermummen, hinter denen man sie nicht vermuten kann. Der Literaturhistoriker E.J. Koch zählt bis 1760 40 wirkliche Robinsonaden auf. O.L.B. Wolf hatte von 1769 bis 1841 weitere 21 Bücher dieser Art aufgefunden. Einzelne Nachzügler treten noch bis in die neueste Zeit hervor. Unter den merkwürdigen Zeugnissen aber für die Macht, welche dem Robinson-Stoff innewohnt, steht die Geschichte der bekannten Campischen Bearbeitung obenan. Im vorigen Jahre ist Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere, ein Lesebuch für Kinder und 75. rechtmäßige Ausgabe, wer mag die Nachdrücke zählen, erschienen. Und schon in der 7. Auflage seines Buches konnte der Verfasser rühmen, dass dasselbe von Cadix bis Moskau und Konstantinopel in alle europäischen Sprachen, sogar in die russische, die neugriechische und die altböhmische, übersetzt worden sei. Dieser Erfolg ist sicher nicht auf Rechnung der Schulmeisterlichkeiten zu setzen, mit denen der brave Campe, ohne den beabsichtigten Zweck zu erreichen, da wohl niemals ein wirkliches Kind jene Salbadereien nicht überschlagen hat, die eigentliche Erzählung verquickte. Vielmehr hat sich auch hier die unverwüstliche Lebensfülle der ursprünglichen Robinson-Geschichte bewährt, wenn schon die in vieler Hinsicht unübertreffliche Darstellung Campes nicht so gering angeschlagen werden darf, als es von manchem neueren Beurteiler geschehen ist. Wer über Daniel Defoes Lebensschicksale und die merkwürdige Persönlichkeit dieses hochbegabten Mannes Näheres zu wissen begehrt, den verweise ich auf den betreffenden Abschnitt in Hermann Hettners Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Fußnote. Erster Teil, Braunschweig 1856, Seite 281 bis 305. Der dort zu lesende Abschnitt über Defoe ist, als Vortrag gehalten, auch in besonderem Abdruck erschienen. Berlin 1854. Ende der Fußnote. Eines der erfreulichsten und liebenswürdigsten Erzeugnisse, welche in neuerer Zeit auf den deutschen Büchermarkt gekommen sind. Umfassendste Kunde über den Dichter des Robinson ist aus S. Wilsons dreibändigem Werke »The Life and Time of Defoe«, London 1830, zu schöpfen. Die vorliegende Übersetzung versuchte Lesbarkeit mit treuem Anschluss an das Original zu vereinigen. Dies Bestreben ist kein leichtes gewesen. Man muss Defoes Buch nicht nur im Englischen gelesen, man muss es selbst aus dem Englischen ins Deutsche übertragen haben, um zu wissen, dass es keine mühelose Aufgabe ist, die eigentümlichen Satzgeflechte Defoes, seine kindlich naive, aber oft verzweifelt redselige, breite und weitschweifige, freilich trotz dieser Eigenschaften beim Lesen unablässig fesselnde Erzählung in ein wirklich deutsches Deutsch umzubilden, ohne die Eigentümlichkeiten des Urtextes zu verwischen. Dass nur die Übertragung des ersten Teils von Defoes Roman hier gegeben ist, wird bei Wissenden keiner Rechtfertigung bedürfen. Den Unkundigen sei gesagt, dass nur jener Teil den wahren und echten Robinson enthält, auf welchem allein der unsterbliche Ruhm des Buches ruht und mit welchem die beiden anderen von Defoe, man möchte sagen leider, der ersten nachgesendeten Abteilungen einen Vergleich in keiner Weise bestehen können. Kassel am 24. Januar 1869. Karl Altmüller. Ende von Abschnitt 1.